Bom dia, bom dia, bom dia. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Let's go finally to verse 10. Gehen wir endlich zu Vers 10. I don't think we will make 6 devotional out of that one verse. Ich glaube nicht, dass wir aus diesem einen Vers 6 Andachten machen werden. Well, let's see where we go. Mal sehen, wie es wird. For at one time you were not God's people. Denn einst wart ihr nicht Gottes Volk. Look, you were not God's people. Ihr wart nicht Gottes Volk. But now you are. Aber jetzt seid ihr es. How can anybody say that we Christians are not God's people? Wie kann jemand sagen, dass wir Christen nicht Gottes Volk sind? But only the Jewish nation are God's people. Sondern nur das jüdische Volk Gottes Volk ist. Look, of course we are God's people. Natürlich sind wir Gottes Volk. Were we God's people before we got saved? No. Waren wir Gottes Volk, bevor wir gerettet wurden? Nein. Are we God's people now that we are saved? Yes. Sind wir jetzt, wo wir gerettet sind, Gottes Volk? Ja. You know, you have to understand that the moment you come into Christ, everything has changed. Du musst verstehen, dass sich alles verändert, sobald du in Christus hineinkommst. I find it difficult to comprehend. Mir fällt es schwer zu verstehen. How people act like the cross has changed very little. Wie Menschen so tun, als hätte das Kreuz sehr wenig verändert. You know, for many Christians, the only thing that the cross changed is that one day after the life on earth is over, which is already miserable, they're going to go to heaven. Für viele Christen ist das Einzige, was das Kreuz verändert hat, dass sie eines Tages, wenn das Leben auf der Erde, das wirklich erbärmlich ist, vorbei ist, in den Himmel gehen werden. Now, are we gonna go and live in heaven forever after life here is over? Werden wir für immer im Himmel leben, nachdem das Leben hier vorbei ist? Sure. Sicher. Paul says, if we wouldn't believe in the resurrection, we would be the most miserable people. Paulus sagt, wenn wir nicht an die Auferstehung glauben würden, wären wir die elendesten Menschen. So yes, of course. Also ja, natürlich. But this is not the only thing that changed. Aber das ist nicht das Einzige, was sich geändert hat. See, we are now God's very special people. Wir sind jetzt nämlich Gottes ganz besonderes Volk. We have now been made a people. Wir sind jetzt zu einem Volk gemacht worden, that are God's own. Das Gottes Eigentum ist. At one time, Peter says, you knew nothing of God's mercy because you hadn't received it yet. Dann sagt Petrus, ihr wusstet nichts von Gottes Barmherzigkeit, weil ihr sie noch nicht empfangen hattet. And then I just love that next statement. It's so poetic and so beautiful. Und dann, ich liebe diese nächste Aussage einfach. Sie ist so poetisch und so schön. He says, but now you are drenched with it. Er sagt, aber jetzt seid ihr davon durchdrängt. I have a question for you. Ich habe eine Frage. Are you drenched in God's mercy? Bist du durchdrängt von Gottes Barmherzigkeit? Or do you occasionally experience a little bit of his mercy? Oder erfährst du gelegentlich ein wenig von seiner Barmherzigkeit? You know, the Bible is telling us that we should be totally drenched. That means filled to overflow. Die Bibel sagt uns, dass wir völlig, ganz durchdrängt sein sollen. Das bedeutet bis zum Überlaufen gefüllt. You know, it's really interesting. Das ist wirklich interessant. Because once we understand that the mercy of God is not something that just occasionally comes to us when we fail. Denn sobald wir verstehen, dass Gottes Barmherzigkeit nicht etwas ist, das uns nur gelegentlich widerfährt, wenn wir versagen. You know, ah, we've messed up today. Oh my goodness, I've fallen again into sin. Ah, ich habe heute Mist gebaut. Meine Güte, ich bin wieder in Sünde gefallen. Let me cry out for God's mercy and hope that he will be merciful to me. Ich rufe Gott um Gnade an und hoffe, dass er mir gnädig ist. No, we have to be so drenched that it becomes a lifestyle. Nein, wir müssen so durchdrängt werden, durchdrängt sein, dass es zu einem Lebensstil wird. You know, think of a sponge. Stell dir einen Schwamm vor. If you take a sponge and throw it into a bucket of water, wenn du einen Schwamm nimmst und ihn in einen Eimer mit Wasser wirfst, then that will be totally drenched, that sponge. Wird er völlig durchnässt. So what happens if you take the sponge out of the water and you just touch it? Was passiert, wenn du den Schwamm aus dem Wasser herausnimmst und ihn einfach berührst? Do you know what will come out? Weißt du, was dann herauskommt? Water. Wasser. It doesn't matter from which side you push it, water will always come out. Es ist egal, von welcher Seite du ihn drückst, es kommt immer Wasser heraus. And this is how we Christians have to live. It doesn't matter what pressure pushes against us. The only thing that will come out of us is mercy. Und genau so müssen wir Christen leben. Es spielt keine Rolle, welcher Druck auch immer auf uns einwirkt. Das Einzige, was von uns ausgehen wird, ist Barmherzigkeit. Let life pressurize us from every side it wants to. Lass das Leben von egal welcher Seite auf uns Druck ausüben. Let it happen, whatever may happen. There is nothing in us, only the mercy of God. Was auch immer geschehen mag, lass nichts anderes in uns sein als die Barmherzigkeit Gottes. You know what? If you learn to be drunk with God's mercy, you will also be merciful to other people. Wenn du lernst, von Gottes Barmherzigkeit durchtränkt zu sein, wirst du auch anderen Menschen gegenüber barmherzig sein. But how many Christians are not even sure of the mercy of God? Wie viele Christen sind sich jedoch nicht einmal der Barmherzigkeit Gottes sicher? They are always aware of the punishing God, the harsh God, the critical God. Sie haben immer den strafenden Gott vor Augen, den strengen Gott, den kritischen Gott. The God who sees their mistakes, the God who sees the mess they've made. Dass Gott nur ihre Fehler sieht, dass Gott nur das Chaos sieht, das sie gemacht haben. So this is how they look at their brothers and sisters in Christ too. Und so schauen sie auch auf ihre Brüder und Schwestern in Christus. See every little mistake, see every little wrongdoing. Sie sehen jeden kleinen Fehler, sehen jede kleine Verfehlung. My dear friend, I'm going to give you a little homework today. Mein lieber Freund, ich gebe dir heute eine kleine Hausaufgabe mit auf den Weg. Today you spend time drenching yourself with the mercy of God. Verbringe heute Zeit damit, dich mit der Barmherzigkeit Gottes zu tränken, zu durchtränken. How do you do that? Wie machst du das? You keep meditating in your own heart, creating pictures. Indem du in deinem eigenen Herzen meditierst und dir vorstellst, of no matter how many times you've messed up, he's always merciful. Dass egal wie oft du etwas verbockst, er immer barmherzig ist. You see yourself totally filled with his mercy for you. Du siehst dich selbst völlig erfüllt von seiner Barmherzigkeit für dich. Then you go and share this mercy with everybody else. Dann gehst du hin und teilst diese Barmherzigkeit mit allen anderen. Go and think right now of people who have not been good to you. Denke jetzt an die Menschen, die nicht gut zu dir gewesen sind. People who have not treated you well. Menschen, die dich nicht gut behandelt haben. People who have been unkind to you. Menschen, die unfreundlich zu dir waren. Go and drench them with the mercy of God that God has drenched you with. Geh und überschütte sie mit der Barmherzigkeit Gottes, mit der Gott dich durchtränkt hat. Let's be merciful people. Lass uns barmherzige Menschen sein. And every day, let's focus on his deep mercy for us. Und lass uns jeden Tag an seine tiefe Barmherzigkeit für uns denken. See you tomorrow. Bis morgen.